Den Medienmeldungen zufolge gab es am 19. November um 18 Uhr in ganz Südkorea wie den Städten Seoul, Busan, Daegu, Gwangju und Jeonju zur gleichen Zeit groß angelegte Kerzenkundgebungen für den Rücktritt der Präsidentin in Bezug auf die Skandalnudeln Park Geun-hye und Choi Soon-sil. Veranstalter war die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes, die 1550 Bürger- und Gesellschaftsorganisationen umfasst. An den Meetings, die vielerorts synchron stattfanden, nahmen schätzungsweise allein in Seoul 0,5 Millionen und in allen Landesteilen über 1 Million Bürger teil.